Was ich möchte, ist es viel. Des Menschen ist's auf dieser Erden, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein, teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Dies ist des Menschen nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nie vernommen, dass etwas recht war, und dann war's auch so. Wer hätte nicht gern einmal recht bekommen? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wär's nicht gern, sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, wär's nicht gern. Doch leider sind auf diesem Sterne eben die mittelkärtlich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Frieden und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Und wir reden leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Er wollt auf Erden nicht ein Paradies. Doch die Verhältnisse gestatten sie's. Nein, sie gestatten sie's. Wenn halt für zwei das Fleisch nicht klang, tritt er dem Leben ins Gesicht. Beständig sein, wer wollt es nicht? Und deine Frau, die an dir hang, wenn deine Liebe dir nicht klang, tritt sie dir eben ins Gesicht. Und dankbar sein, wer wollt es nicht? Und auch dein Kind, das an dir hang, wenn dir das Altersbrot nicht klang, tritt dir eben ins Gesicht. Und dankbar sein, wer wollt es nicht? Ja, das ist Leben, schade, das ist das riesig Wahre. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Ich hab ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, wir wären gut, anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut, anstatt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Der Mensch ist schlecht, da hab ich eben leider recht. Und das ist eben schade, das ist das Riesige.